Erster die Freunde von Jesus kamen zu ihm. Sie fragten, wer ist der Wichtigste im Himmel? Zweiter Jesus rief ein Kind. Er stellte das Kind in die Mitte. Dritter Jesus sagte, ich sage euch die Wahrheit, ändert euch. Werdet wie Kinder. Sonst könnt ihr nicht in Gottes Reich kommen. Vierter, wer klein sein will wie dieses Kind, der ist der Wichtigste im Himmel. Fünfter, wer so ein Kind freundlich aufnimmt, weil er an mich glaubt, der nimmt mich auf. Sechster, wer einem von diesen kleinen Leuten, die an mich glauben, weh tut, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Stein ins Meer geworfen. Siebter, schlecht für die Welt, weil es Dinge gibt, die andere ärgern. Solche Dinge wird es immer geben. Aber schlecht für den Menschen, der das tut. Achter, wenn deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, dann schneide sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst ohne Hand oder Fuß in Gottes neues Leben, als mit zwei Händen und Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Neunter, wenn dein Auge dich ärgert, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst mit einem Auge in Gottes neues Leben, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Zehnter, passt auf, dass ihr keinen von diesen kleinen Leuten verachtet. Denn ihre Engel im Himmel sehen immer meinen Vater. Elfter, der Menschensohn ist gekommen, um die Menschen zu retten, die verloren sind. Zwölfter, was denkt ihr? Ein Mann hat 100 Schafe. Ein Schaf läuft weg. Lässt er dann nicht die 99 Schafe allein und sucht das eine Schaf? Dreizehnter, wenn er es findet, freut er sich mehr über dieses eine Schaf als über die 99, die nicht weggelaufen sind. Vierzehnter, so will es mein Vater im Himmel nicht, dass einer von diesen kleinen Leuten verloren geht. Fünfzehnter, wenn dein Freund etwas falsch macht, dann rede mit ihm unter vier Augen. Hört er auf dich, dann hast du deinen Freund zurückgewonnen. Sechzehnter, hört er nicht auf dich, dann nimm noch ein oder zwei andere Leute mit. Dann können zwei oder drei Leute bezeugen, was passiert ist. Siebzehnter, hört er nicht auf sie, dann erzähl es der Gemeinde. Hört er auch nicht auf die Gemeinde, dann behandelt ihn wie einen Fremden oder einen Zöllner. Achtzehnter, ich sage euch die Wahrheit, was ihr auf der Erde verbietet, das ist auch im Himmel verboten. Und was ihr auf der Erde erlaubt, das ist auch im Himmel erlaubt. Neunzehnter, ich sage euch auch, wenn zwei von euch auf der Erde zusammen beten und um etwas bitten, dann wird mein Vater im Himmel es für sie tun. Zwanzigster, denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auch bei ihnen. 21. Petrus kam zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er etwas falsch macht? Bis zu siebenmal? 22. Jesus antwortete, nein, nicht siebenmal, sondern immer wieder. 23. Gottes Reich ist wie ein König, der mit seinen Dienern abrechnen wollte. 24. Der König fing an zu rechnen. Da kam ein Mann, der schuldete ihm sehr viel Geld. 25. Der Mann konnte nicht bezahlen. Da befahl der König, ihn, seine Frau, seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, damit er bezahlen konnte. 26. Da warf sich der Mann vor dem König nieder und bat, hab Geduld mit mir. Ich will dir alles bezahlen. 27. Der König hatte Mitleid mit dem Mann. Er ließ ihn frei und schenkte ihm die ganze Schuld. 28. Der Mann ging weg. Er traf einen anderen Mann, der schuldete ihm wenig Geld. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahl, was du schuldig bist. 29. Der andere Mann warf sich vor ihm nieder und bat, hab Geduld mit mir. Ich will dir bezahlen. 30. Aber der Mann wollte nicht. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. 31. Die anderen Diener sahen, was passiert war. Sie waren sehr traurig. Sie gingen zum König und erzählten ihm alles. 32. Da rief der König den Mann zu sich und sagte, du böser Mann. Ich habe dir die ganze Schuld geschenkt, weil du mich gebeten hast. 33. Hättest du nicht auch mit dem anderen Mann Mitleid haben müssen, so wie ich mit dir Mitleid hatte? 34. Der König war sehr wütend. Er ließ den Mann ins Gefängnis werfen, bis er die ganze Schuld bezahlt hatte. 35. So wird mein Vater im Himmel es auch mit euch machen, wenn ihr eurem Bruder nicht von Herzen vergebt.